Mucki und Fred. Guten Abend, Dortmund. Guten Abend. Herr Lukas. Herr Friedrich. Liebe Ziegenficker, liebe Dreckfotzen? Ja, ne? Ja. Wie man bei uns beim Amtsgericht Berlin sagt, Landgericht. Bei der Pressekammer des Landgericht Berlin sagt. Und zum Beispiel. Das Markus-Landsgericht. Das ist, glaube ich, die derbste Beleidigung, die man. Das Markus-Landsgericht. Ja. Du wolltest eigentlich sagen, guten Abend, Kelsenkirchen. Schisser. Guten Abend, Zweitplatzierte. Lukas ist Gladbacher. Ich dachte, wir bringen mal direkt hier so ein bisschen Stimmung rein. Ja, hast du schön geerdet. Sehr geehrte Damen und Herren, wir fertigen hier vor Ihren Ohren und Augen einen Podcast an, also so eine Form von Radiosendung ohne Sinn, Verstand und Ablauf, wobei wir heute drei Abläufe haben. Ja. Lukas hat einen gemacht, ich habe einen gemacht und wer hat den dritten gemacht? Der dritte ist der, den wir seit der ersten Show immer wieder haben. Wir ändern nur die Uhrzeiten und geben den technischen Leuten, die hier einen super Job machen, vielleicht schon mal vorab einen das können wir schon mal ganz klar sagen. Großen Applaus für unsere Techniker hier. Ja, und man soll in der Anmoderation immer unterbringen, dass die nächste Show am 20. Dezember ist, 20.12. Auch wieder hier. Also falls es Ihnen jetzt gefallen haben wird, wäre das eine gute Gelegenheit, zurückzukommen. Dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Heimweg. Schön, Sie gesehen zu haben. Und fangen direkt an mit super unerfreulichen Dingen. Aber absolut fucking ekelhaft unerfreuliche Dinge. Ich sehe schon sehr ekelhaft unerfreuliche Fotos. Von Björn Höcke. Björn Höcke darf offiziell als Faschist bezeichnet werden? Nein, darf er nicht. Das Gericht hat, darf er. Er dürfte sich sogar selber als Faschisten bezeichnen und er würde es wahrscheinlich gerne tun. Das überfordert mich jetzt schon. Es soll Gegenden in Deutschland geben, wo das inzwischen wieder eine gewisse Werbewirksamkeit hat. Ach so. Nicht hier in Gelsenkirchen. Du weißt, dass Björn Höcke, also du weißt, wo Björn Höcke geburtstechnisch herkommt, ne? Er kommt aus dem Westen, genauso wie im Grunde sein weißer Ritter-Gegenteil Ramelow. Ja, also Björn Höcke ist in Lünen. Es ist ein geboren. Auswärtsspiel, es ja. Beide. Dieses ganze Thüringen ist, vielleicht wohnt da sonst keiner. Aber weißt du, wo die anderen AfD-Chefs, also so Knallchargen so herkommen? Meuthen? Meuthen geboren in Essen, Stefan Brandner geboren in Herten, Björn Höcke geboren in Lünen, Alice Weidel geboren in Gütersloh. Jetzt sag noch einer, der Osten hätte ein Nazi-Problem. Ich finde, wir sind die sehr gut losgeworden. Apropos Meuthen, der war ja auch in so einem Interview, und zwar war das ZDF Morgenmagazin auf die ruhmreiche Idee gekommen, zu der Frage, da geht in Halle einer Jost los und will Juden ermorden, welchen Fachmann laden wir dazu mal ein? Ach, wie wär's mit Meuthen? Und Meuthen hat dann gesagt, er hätte da doch überraschend nichts mit zu tun. Der Moderator hatte auch keine weiteren Mittel in der Tasche, argumentativ, um ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Und dann gab es anschließend einen Shitstorm. Gab es einen Shitstorm wegen Höcke im ZDF-Interview? Björn Höcke hat ja das Interview mit dem ZDF abgebrochen. Also das ist übrigens gar, also jetzt, das ist wirklich nicht Björn Höcke, ne? Das ist Holger Mainz auf einem Fahndungsplakat der RAF. Und die Podcast-Hörerinnen und Hörer können das jetzt nicht sehen, aber vielleicht können Sie kurz so als akustisches Signal für die Hörerinnen zu Hause noch mal einmal kurz mitteilen, wie groß ist die Ähnlichkeit zwischen Holger Mainz und Björn Höcke? Können wir es noch mal haben mit so Zwischenrufen wie erstaunlich, frappant? 1, 2, 3. Erstaunlich! 80%! Immerhin nicht 88. Also so ein Podcast ist vor allen Dingen... Ich habe dich nur vertan. Podcast ist vor allen Dingen viel authentischer als so Massenmedien, die Sie sonst so kennen. Das ist alles sehr ehrlich hier und nicht manipuliert. Björn Höcke hat ein ZDF-Interview abgebrochen, beziehungsweise das stimmt so gar nicht. Wir können noch mal kurz reinhören, weil es war nicht Björn Höcke. Also am Ende hat er es abgebrochen, aber wir hören noch mal kurz rein, wie jemand, den ich als Erziehungsberechtigten von Björn Höcke bezeichnen würde, vorbeikommt und sagt... Darf ich mal kurz unterbrechen? Wir sind gleich durch, ja. Ja, deswegen. Ich würde sagen, das sollten wir einfach nochmal wiederholen, das geht so nicht. Das geht so nicht. Sie haben jetzt Höcke mit Fragen konfrontiert, die ihn stark emotionalisiert haben. Diese Emotionen, glaube ich, sollte man so nicht im Fernsehen bringen. Man sollte es nochmal von vorne machen. Er weiß dann ungefähr, zu welchen Fragen er sich äußern muss und dann kann er... Herr Lehrer, der Sören muss das Abitur leider nochmal machen. Er war stark emotionalisiert durch Ihre Fragen und können wir das bitte nochmal haben? Das, was da passiert. Hast du sowas in deiner Tätigkeit als Fernsehproduzent und Moderator und sowas schon mal erlebt, dass jemand, der nicht der Interviewte war, gesagt hat, bitte nochmal? Ja, das machen diese Referenten, die ja gerne in der Regie oder sogar mit im Studio sitzen, machen das schon mal. Das Problem, das die haben, ist das sogenannte konkludente Einverständnis presserechtlich. Das heißt, wenn ein Gericht später sähe, vor allem wenn es nicht ist, die Pressekammer des Landgerichts Berlin ist, da sitzt einer vor Lampen, vor einer Kamera und gibt bereitwillig ein Interview und dann entwickelt sich das Interview in eine Richtung, die er vielleicht nicht haben möchte, dann hat er nicht mehr die Möglichkeit zurückzuziehen, wenn die Kamera mal läuft. Und das ist diese prekäre Situation, wo dann die Büttel herbeispringen und versuchen, ihr Mündel zu erlösen. In diesem Fall war es dann nach einigen Versuchen, das Ganze irgendwie neu zu starten, wo die Reporter des ZDFs gesagt haben, nee, natürlich nicht. Also wir machen das jetzt nicht so oft, bis Herrn Höcke seine eigenen Antworten gefallen. Das wäre aber eine Art von Funk, die Herrn Höcke gefiele. Ja, aber Herr Höcke hat dann gesagt, nö. Pass auf, wir beenden das Interview. Nur dann ist klar, wir wissen nicht, was kommt. Dann ist klar, dass es mit mir kein Interview mehr für Sie geben wird. Ist das eine Drohung? Nein, das ist nur eine Aussage, weil ich auch nur ein Mensch bin. Ich bin auch nur ein Mensch. Und was verstehen Sie? Was könnte kommen, wenn Sie sagen, wir vielleicht wissen nicht, was kommt? Vielleicht werde ich auch mal eine interessante persönliche, politische Person in diesem Lande. Könnte doch sein. Das ist schön hinterfotzig nachgefragt, weil der Reporter im Off sofort ahnt, das war so eine kaum mehr als eine Bodenwelle im Teppich, die Drohung. Und er hat gesagt, komm, mach die Beule ein bisschen dicker. Und Höcke hat gesagt, ja, ich bin blöd, mach ich. Ich muss auch sagen, also Björn Höcke ist ja jetzt schon eine interessante politische Persönlichkeit in diesem Land. Aber interessant in dem Sinne, wie Alfred Biolek das Wort verwendet hat in seiner Kochsendung, wenn jemand irgendwas interessant zusammen... Ja, und du dachtest, jetzt kommt der Umschnitt, währenddessen kippt Biolek das Essen in den Papierkorb. Ja. Und ich glaube, so ungefähr ist die Existenz Björn Höckes auch sehr, sehr lange umgerührt worden, bis es nur noch braune Soße war. Der Anlass nicht dieses Interviews war nicht der Terror in Halle, der Anlass des Meuthen-Interviews war der Terror in Halle, ne? Ja. Und der hat uns ja viel zu dem Thema, was darf man denn jetzt noch sagen, was darf man nicht sagen, gebracht. Unter anderem hat Frau Kramp-Karrenbauer, unsere Selbstverteidigungsministerin, gesagt, man müsse alarmiert sein. Ich habe dann im Wörterbuch nachgeschlagen, woher kommt eigentlich das Wort Alarm, weil alle sich oder viele sich aufregten und sagten, naja, wenn da Leute in ihrem Blut tot auf der Straße liegen und eine Synagoge beschossen werden soll, ist es ein bisschen spät für den Alarm. Und tatsächlich, Alarm zu den Waffen heißt das, sie hätte also mit einem Wörterbuch unterm Arm in der Sekunde besser formulieren müssen. Es gab auch noch andere Wortmeldungen, die irgendwie sagten, beunruhigende Entwicklung und sowas. Ja. Meine persönlichen Lieblinge waren unser Bundesaußenministerdarsteller Heiko Maas, der sich empört, unschuldige Menschen seien getötet worden, und wieder AKK, die seien sinnlos getötet worden. Wenn man diese beiden Stanzen mal miteinander für einen Moment auf der Hirnanhangdrüse verdampfen lässt, heißt es, Maas und Kramp-Karrenbauer sprechen sich dafür aus, schuldige Menschen sinnvoll zu töten. Vielleicht nochmal nachdenken und nächstes Mal andere Stanze. Aber schuldige Menschen sinnvoll zu töten ist ja im Prinzip, also du erinnerst dich, was... Nicht gut. Du erinnerst dich aber, was Frau Merkel gesagt hat, nachdem Osama Bin Laden erschossen worden war. Sie hat gesagt, sie freue sich. Deswegen ist der Trump so eifersüchtig und lässt jetzt auch alle Terrorfürsten erschießen. Ja. Weil er denkt, er kriegt einen Friedensnobelpreis. Das muss man nochmal in Ruhe übersetzen. Den hatte Obama aber zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon. Ja. Noch schöner als unschuldige Menschen sinnlos getötet, fand ich Kramp-Karrenbauers aktuelles, wir müssen Verantwortung übernehmen. Ich denke, da dreht sich einer, er hat ja kein Grab, in seinem Kompost herum, seit 5:45 wird Verantwortung übernommen. So eine Formulierung, das läuft gleich ganz anders. Was meinst du jetzt? Also was hat Kramp-Karrenbauer gesagt? Wie heißt du? Sie hat gesagt, sie wollte, glaube ich, eigentlich sagen, sie hat gesagt, wir dürfen jetzt nicht immer warten, bis irgendjemand ruft, the Germans to the front, die Deutschen sollten doch jetzt mal auch bei irgendeinem Krieg machen, sondern auch mal selber initiativ werden, mal sagen, wir hätten da eine Idee, was ankreuzen auf dem Globus, mal hingehen, mal, guten Tag, Sie sind tot, aber ich habe Verantwortung übernommen, so. Und Du wärst dagegen? Nächstes Thema. Ich frage nur, weil man weiß ja nie, was man noch sagen darf. Was darfst du denn noch sagen? Können wir mal eine Schlachthalle machen, die heißt, ich kann es nicht mehr hören, man kann es nicht mehr sagen? Und was passiert dann metaphysisch? Weiß ich nicht. Der Trick ist ja auch, dass man auf die Zeitung vorne drauf schreibt, das darf man nicht mehr sagen, und dann drin in klugen Leitartikeln erklärt, das stimmt gar nicht, dass man gar nichts mehr sagen darf und das alles auseinandernimmt, aber die Leute sehen das am Kiosk, an der Tankstelle, sonst wo. Oh, ich bin neulich in Berlin Taxi, in einen Taxifahrer gefahren nach gerade, der mich mit dem Ort, also erstens, der Berliner an sich hält schlechte Laune für Folklore. Da steigst du ein, nach 3 Sekunden entschuldigst du dich, dass du Taxi fahren wolltest, ich steig wieder aus. Nee, ich wollte ja nur freundlich sein. Ja, aber sie haben jetzt schon 8-mal Arschloch zu mir gesagt. Und zweitens kam sofort dieser, also ich weiß ja nicht, wie Sie es sehen, aber man kann ja so einiges, kann man ja heute überhaupt nicht mehr sagen. Ne? Und ich lasse mir das nicht bieten, also ich mache jetzt im offenen Kanal Berliner Radiosendung und sage ich das dann auch, dass man die Dinge nicht mehr sagen kann. Und ich sagte, Moment, nochmal, Sie sind der Meinung, man könne nicht frei seine Meinung äußern in diesem Land. Ja, das ist doch so. Das war früher so und das ist jetzt noch schlimmer so. Und Sie als Bürger und Taxifahrer haben eine eigene Sendung beim offenen Kanal im Radio Berlin, können Sie 3,8 Millionen Menschen hören. Ja, und denen sagen Sie dann, dass Sie nicht alles sagen können. Ja, und da habe ich ihm Trinkgeld gegeben. Ich dachte, du hast ihn direkt eingekauft für deine Produktionsfirma. Ja, aber das ist dann so wie Tine Wittler mit einem Witz durchs Leben. Also er hätte dann noch eine zweite Pointe bringen müssen. Und okay. Diese 63% der Deutschen, die glauben, man muss sehr aufpassen, wenn man seine Meinung öffentlich äußert. Das ist eine geile Geschichte. Die Zeit hat letzte Woche damit aufgemacht. Das ist ja der Aufmacher von der Zeit letzte Woche. Und wenn man dann ein bisschen sucht in der Zeit, im Mai hat die Zeit eine Geschichte gemacht über eine Allensbach-Studie, die so unseriös sei, dass man sie nicht zitieren sollte, weil sie volle Suggestivfragen sei und eigentlich nur bestätige, was die bekannt, die Pythia vom Bodensee, Nölle Neumann, rechtslastigen Forscher von Allensbach nur das rausgefunden hätten, was sie rausfinden wollten, nämlich 63% der Deutschen glauben, man könne seine Meinung nicht mehr sagen. So, ich möchte dir die Frage und Ihnen auch, hören Sie bitte aufmerksam zu, stellen Sie sich vor, Sie werden zu Hause überraschend angerufen, es sind Menschen da, die Sie zu Ihrer Meinung befragen. Am Anfang geht es so Fragen wie, was kaufen Sie ein und sowas. Das wird auch gemacht, erstens, um ein bisschen Marktforschung zu betreiben, aber auch um die Seriosität und Auskunftsfreudigkeit, also die Ehrlichkeit der Menschen einzuschätzen. Und, ein bisschen warmkuscheln. Genau. Und dann kommt irgendwann folgende Frage. Neulich sagte jemand, heutzutage muss man sehr aufpassen, zu welchen Themen man sich wie äußert. Es gibt viele ungeschriebene Gesetze, welche Meinungen akzeptabel und zulässig sind und welche eher tabu. Sehen Sie das auch so oder sehen Sie das nicht so? Hä? Kannst du mir die Frage nochmal eurythmisch vortanzen? Was möchten diese Menschen von mir? Auf jeden Fall wollen sie das Ergebnis, dass du nach mehreren Nachfragen sagst, ja, ich habe auch das Gefühl, man kann seine Meinung nicht mehr sagen. Ich habe sogar das Gefühl... Ich wäre dankbar, wenn ich an dieser Stelle meine Meinung nicht sagen müsste. Ich habe sogar das Gefühl, man kann die Fragen nicht mehr verstehen. Aber diese Umfragen, die haben teilweise so geisteskranke Fragestellungen. Da holen wir noch eine raus. Möchte ich dir noch eine vorlesen? Was meinen Sie, wie sehr haben die junge Schwedin Greta Thunberg und die Schülerdemonstration Fridays for Future ihre ganz persönliche Einstellung zu Klima- und Umweltfragen beeinflusst? Würden Sie sagen, sehr stark, stark, weniger stark oder gar nicht? Dann hast du irgendein Ergebnis, das lautet, Deutsche sind von Greta Thunberg und Fridays for Future kaum beeinflusst. Und du sitzt da und denkst so, naja, ich war vielleicht immer schon für Umweltschutz, deswegen hat das jetzt nichts geändert, aber am Ende sieht das Ergebnis so aus, als ob sich niemand für diese Demonstrationen interessiert. Ich möchte eine Bürgerin zu Wort kommen lassen und die sagt zu diesem Meinungsstreit um den Meinungsstreit, die Debatte läuft ja so, dass ein sogenannter Mainstream definiert wird, der angeblich der Meinungsfreiheit Grenzen setzt. Doch das stimmt einfach nicht. Man muss damit rechnen, Gegenwind und gepfefferte Gegenargumente zu bekommen. Meinungsfreiheit schließt Widerspruchsfreiheit ein. Ich ermuntere jeden, seine oder ihre Meinung zu sagen. Nachfragen muss man dann aber auch aushalten. Und gegebenenfalls sogar einen sogenannten Shitstorm. In der alten Bundesrepublik gab es seinerzeit noch ganz andere Debatten, beispielsweise Ende der 60er Jahre, wenn ich richtig informiert bin. Wer war's? Nimmst du das Mikro? So, wer hat das gesagt? In der alten Bundesrepublik ging es ja auch ganz schön ruppig zu. Es ist ein sehr deutlicher Hinweis. wenn ich richtig informiert bin, in der alten Bundesrepublik, wenn ich richtig informiert bin. Also jemand, der nicht in der alten Bundesrepublik war. Ich denke, das geht als Antwort durch, ja? Angela Merkel. Ihr habt völlig recht und damit ist das Thema doch erschlagen. Können wir das trotzdem an einem Beispiel besprechen? Mach. Barbara Schöneberger hat letzte Woche irgendwie in einem Interview gesagt, wenn Männer sich schminken, das wäre jetzt nicht so ihre Sache. Also sie mag ihre Männer irgendwie lieber ein bisschen maskuliner und wenn Männer sich schminken, das müsste ihrer Meinung nach nicht sein. Daraufhin entlud sich schon wieder ein Shitstorm. Oder lass mich so sagen, also Barbara Schöneberger hat ihre Meinung gesagt. Das ist ja ihre Meinung und das passt zur gesamten Person von Barbara Schöneberger, passt das doch gut da rein. Jetzt kann man sagen, interessant, Frau Schöneberger, wollte ich gar nicht wissen, aber ist ja gut. Dann gibt es Leute, die sagen, nee, finde ich nicht gut und sich auch direkt empören darüber und Barbara Schöneberger irgendwelche vollkommen reaktionären Meinungen unterstellen und sowas. Und da ist doch die Frage, warum das alles? Also warum sind alle Leute der Meinung, eine Meinung zu einer Meinung haben zu müssen? Und wer ist Barbara Schöneberger? Ja, du warst der eine in der Allensbach-Studie, der sie nicht kannte. Ich sehe das so wie die Merkel. Also ich finde, dass ganz viele Menschen, die diese, man kann ja seine Meinung nicht mehr sagen, Sätze sagen, eigentlich ihre Verstimmung darüber zum Ausdruck bringen, dass sie ihre Meinung sagen und dann nicht 80 Millionen aufstehen und applaudieren. Du kannst hier deine Meinung sagen und wenn du eine Nazi-Meinung sagst, möchte ich dir sagen, hey, du hast eine Nazi-Meinung, wahrscheinlich bist du sogar ein Nazi. Damit kann er dann doch bitte klarkommen, immerhin konnte er seine Meinung sagen. Das ist für meinen Geschmack die große Unschärfe an der Veranstaltung, dieser Rigorismus. Die meinen nicht Meinung sagen, sondern die meinen jede andere Meinung verbieten, vermeiden, unterdrücken. Und da bin ich dann, schaue ich erstaunt an mir runter und sage, ich bin Merkel-Fan. Da hat sie recht, ich ermuntere jeden, seine oder ihre Meinung zu sagen. Nur dann muss man das eben auch aushalten. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Vor allen Dingen haben wir das... Angela, das läuft. Das ganze Thema haben wir schon mal in unserer zweiten Podcast-Folge im Februar 2014 diskutiert. Du hast damals gesagt, jeder hat das Recht, sich um Kopf und Kragen zu reden. Und die Menschen, um die es damals ging, nur mal kurz anzudeuten. Leben aber noch immer. Leben noch, aber Thilo Sarrazin, Matthias Matusek, Henrik M. Broder und Sibylle Levitscharow sind alle... Waren die damals schon so trash, wie sie jetzt sind? Ja, mindestens. Okay. Und haben alle ihre Meinung gesagt. Und seitdem, also ich habe von keinem mehr was gehört. Wofür oder wogegen das jetzt auch immer spricht. Aber gut, dass wir es hier nur mit Fakten zu tun haben und nicht einfach nur Meinung raushauen. Ich würde aber trotzdem noch gerne auf dieses eingangs von dir schon erwähnte Urteil in einem Prozess, den Renate Künast angestrengt hat, kommen. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber wir machen es am besten so wie viele andere Medienkollegen auch und zitieren einfach nur den Eintrag der Satire-Seite der Postillon zu dem Thema. Drecksfotzenrichter fällen geisteskrankes Urteil gegen Renate Künast, das Justitia wie eine Schlampe aussehen lässt, die auf den Sondermüll gehört. Berlin. Sollte man diesen Stücken Scheiße die Fresse polieren? Drecksfotzenrichter am Berliner Landgericht haben heute in einem geisteskranken Urteil gegen Renate Künast entschieden, dass sie alle Beschimpfungen, die in diesem Artikel stehen, als nicht beleidigend hinzunehmen hat. Offenbar wurden die Richter als Kinder ein wenig zu viel gefickt. Denn sie entschieden, dass es sich bei den Beleidigungen um Auseinandersetzungen in der Sache handelt. Wie genau die hohlen Nüsse zu diesem Urteil kamen, ist derzeit noch unklar. Sicher scheint jedoch, dass der Urteilsspruch der gehirnamputierten Justizschlampen und Schlamper vermutlich zu einem Anstieg wüster Beschimpfungen im Internet führen wird. Unabhängige Beobachter empfehlen nun, die Sondermüllrichter mal richtig durchzuknattern, bis sie wieder normal werden. Möglicherweise wird das Urteil dann revidiert. Bis dahin meint der Postillon, fergt ihr Drecksäue. Jetzt habe ich auch mal auf einer Theaterbühne ficken gesagt. Ich glaube, jetzt kann ich alles abhaken. Auch schon sehr lange alles sagen, was er will, darf Peter Handke. Überleitung des Jahres. Oh, sehr, sehr und das gut. Jahr ist schon im November. Das ja, absolut, ja. Du wolltest über Peter Handke reden. Du wolltest und da über ist Peter er. Handke schicken. So, wer ist das? Nicht jetzt wieder alle Merkel rufen. So, danke. Ist das geil, dass jemand dadurch, dass er Sympathien für Kriegsverbrecher, für völkerrechtswidrige Kriege gezeigt hat, bei einem absolut paritätischen 2 Jahre, 2 Nobelpreise so viel Aufmerksamkeit aufsaugen kann, dass Olga Tokarczuk, die Literatur-Nobelpreisträgerin dieses Jahres, weiterhin entspannt unbekannt bleiben kann. Dass große Verlage Unmengen von Handgebüchern schnell in die Bibliotheken gerutscht haben, während Tokarczuk in Deutschland zurzeit nicht lieferbar ist. Was für ein Scheiß. Sollten wir uns jetzt empören über den Literatur-Nobelpreis für Handke? Ich habe ehrlich gesagt viel zu wenig Handke gelesen. Also ein Buch, genau, das mit dem Thormann. Wenn ich mich richtig erinnerte, bestanden so Bücher aus circa einem Satz auch. Also ja, du bist in den ersten Satz gestolpert und hast kein Navi war kaputt und scheiße, wie komme ich wieder raus? Und vielleicht kommt ja doch mal ein Verb irgendwann, man weiß es nicht. Ja, da ist Thormann noch ein bisschen anders, aber es ist halt auch, du liest das und denkst, interessant, kommen auch quasi keine Absätze drin. Also insofern bist du halt schon wirklich so in dem Fluss drin. Das ist so, ja, und am Ende klappst du es zu und denkst so, danke, es ist, glaube ich, bestimmt große Literatur, aber meins ist es nicht. Es hat die Konsistenz von Pizzakäse, ja. Wir haben ja auch einen Literatur-Nobelpreisträger, Günter Grass, der abgewartet hat, bis 1999 der Literatur-Nobelpreis zu ihm kam und er angeblich, damit hat er sich zitieren lassen, die Nachricht quittierte mit den goldenen Worten, das wurde ja auch mal Zeit. Nachdem es wieder ein bisschen ruhiger um unser moralischen Leuchtturm geworden war, 2006 im Buch Beim Häuten der Zwiebel zu gestehen, dass er mal Mitglied der Waffen-SS war. Und dann wiederum, nachdem alle wussten, ach du Scheiße, der hat einen Literatur-Nobelpreis und anschließend zugegeben, dass er in der Waffen-SS war, 2012 Gedichte darüber zu schreiben, wie Israel den Weltfrieden gefährdet. Was ist der Handke, also um mit dem Berliner Landgericht zu sprechen, was ist der Handke für eine Muschi? Also Grass jetzt. Nee, Handke. Ach, Handke jetzt, warum? Da kommt Handke nicht dran. Meinst du, Handke war nicht in der Waffen-SS? Kindergeburtstag bei der Waffen-SS. Ja. Mit Papphelmen. Das kommt hin. Ja. Warum sprechen wir über Peter Handke? Weil wir die Stimmung zur Pause richtig, richtig runterbringen. Ach so, gut. Ja, stimmt. Dann lass uns doch über jemanden sprechen, der weder Grass noch Handke ist. Aber kaufen Sie die Bücher von Olga Tokarczuk, wenn es wieder welche gibt. Hast du eins gelesen eigentlich? Nee. Gut. Kann ich ja nicht, sind ja keine da. Ah, richtige Antwort. Die FAZ ist 70 Jahre alt geworden. Damit, merkt man ihr so gar nicht an, ja. Damit immer noch knapp jünger als ihre Leser. Und hat das groß gefeiert. Warst du eingeladen? Nein, aber sie waren im Borchardt, oder? Ja. Ja, das ist auf der Bärenstraße in Berlin, da arbeite ich manchmal. Direkt gegenüber ist dieser Rittersportladen, wo man selber Rittersport sich zusammenstellt. So was kann sich der Lukas merken. Ja. Wer aber da war, und man sieht ihn hier im Hintergrund mit seiner, ich würde sagen, freundlichsten und einladendsten Er kommt Fresse. Immer nicht aus dem Ruhrgebiet. Nee, das stimmt, der kommt irgendwo anders her. Aus dem Gauland. So, du warst nicht eingeladen. Jetzt möchte ich gerne die Erklärung hören, warum nicht und was du getan hättest, wenn du auf einer Party eingeladen wärst, auf der auch Dings hier, Walter Gauland. Also, Herr Gauland war, bevor er wurde, was er ist, 40 Jahre in der CDU, galt da als ein konservativer Denker, schrieb Besinnungsaufsätze, die in der FAZ gerne genommen wurden, als schaut mal, was es da hinter so Quartalsirren wie Roland Koch und Walter Wallmann in der hessischen CDU noch für vernünftige Gesellen gibt. Er war dann 6 oder 7 Jahre Herausgeber der Märkischen Oder Zeitung, die erscheint im FAZ-Verlag, also er war im Grunde Kollege von denen und derlei mehr interessante Begründung und Erklärung gibt es dafür und auf dem Foto fehlt, glaube ich, das, was bei jedem dieser Berliner Anlässe so ist, dass wenn die Medien rufen und trommeln sie sehr nachhaltig und sagen, wenn Frau Merkel an dem Tag nicht kommt, dann haben wir halt an einem anderen Tag Geburtstag. Also man sieht auf dem Foto nicht, welche prominenten Politnasen da sonst noch alle rumliefen. Also ich kann mich ich kann mich über Gauland echauffieren, aber nicht darum, dass der seine Lieblingszeitung besucht. Hättest du ihn eingeladen? Nein, ich bin wahrscheinlich auch gar nicht seine Lieblingszeitung. Er hat auch noch nicht in mir veröffentlicht. Das ist gut. Wie fanden Sie denn so die erste Hälfte? Also, ey, Scheiße, wir haben das so geübt. Wir haben Ihnen das gesagt. Die der Großen Koalition. Wie fanden Sie die erste Hälfte der Großen Koalition? Er meint das ernst, so mit GroKo, mit SPD, CDU, wie Sie das so fanden. Ja, schon Geräusche, die Leute hören das zu Hause, ne? Das ist zumindest, ja, also danke. Große Koalition hat im Koalitionsvertrag, der dickste aller Zeiten war, eine Revisionsklappe, wie wir Heizungsfachleute sagen, installiert, die jetzt im November zum Zuge kommen soll. Sie ist schon einmal vertagt worden, weil eine Bertelsmann-Studie ergeben hat, dass die Große Koalition 60% der in diesem Koalitionsvertrag vereinbarten Aufgaben bereits erfolgreich absolviert habe. Und nun müssen wir warten, wer SPD-Vorsitzender der Woche wird. Ob das Olaf Scholz wird, der möchte gerne weitermachen, oder der Mann mit der bunten Auswahl an Vornamen, Norbert Walter Borjans. Und dann sagt die SPD, haben wir noch Bock oder haben wir keinen Bock mehr oder keine Ahnung. In ferner Zukunft wird man sagen, da hatten die Deutschen noch Geld, da waren sie noch gerade auf dem Weg in irgendwelche bescheuerten Kriege, waren aber noch nicht da. Es war eine gute Zeit. Unser Publikum sieht das auch so. Es war eine Zeit, die nicht so gut war wie Lucky und Fred, hat unser Publikum gesagt, aber es war schon eine ganz schön gute Zeit. Ich muss auch sagen, wenn man bedenkt, dass die erste Koalition unter Angela Merkel, das war eine große Koalition 2005 bis 2009, kann sich irgendjemand erinnern, zum Beispiel wer dann 2009 Spitzenkandidat der SPD geworden ist? 2009? Nee. Stein war schon nicht falsch. Ja, das war, man könnte sagen, das war vielleicht eine der schlechtesten Nachkriegsregierungen. Nee, das war die danach. Ich wollte gerade sagen, dann kam nämlich danach diese schwarz-gelbe Koalition. Und Sie erinnern sich alle noch an die Erfolge dieser schwarz-gelben Koalition. Richtig, ganz genau. Das ist hängen geblieben. Ja, das war auch das Einzige. Ja. Das andere war, dass die Vorratsdatenspeicherung von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger konsequent wegignoriert, abgesägt und damit komplett beendet wurde, was nämlich eine der ganz großen Fehlleistungen der vorherigen Großen Koalition gewesen war. Quasi das letzte Verdienst der FDP, und seitdem hat man auch nichts mehr von dieser Partei gehört. Und 2013? Steinbrück? Ja. Vier Jahre? 2005 und 2013 hatte jeweils R2G, also Rot-Rot-Grün, eine Mehrheit. Weswegen die regierenden Bürgern gesagt haben, kriegt er trotzdem Merkel. So kam es. 2013, doch, da kann man sagen, 2013, 2017 war auch viel los. Ja. Irgendwann müssen sie ja den Mindestlohn gemacht haben, den haben sie in der ersten GroKo gemacht. Irgendwann haben sie eine Finanzkrise weggeatmet oder respektiv Banken für systemrelevant erklärt. Das war unter der FDP? Ja, nee, da war Steinbrück, stand neben Merkel und sagte, die Sparguthaben sind sicher. Ja. Ja. Und ja. Sie merken, wir sprechen lieber über die gute alte Zeit der GroKo als... Ich kenne aber auch gar niemanden mehr aus diesem Kabinett. Also, du hast mir das Bild geschickt. Ja. Ich sag mal, gemeinsam haben sie ein Kinn. Wer ist das? Welche Minister sind das? Das ist Sigi Popp, links. Ich glaube, Gerhard Schröder hatte ja, nachdem Sigmar Gabriel nicht mehr niedersächsischer Ministerpräsident war und noch nicht im Kabinett, ihn wirklich von Herzen gedemütigt, indem er ihn zum Beauftragten für Popkultur der SPD ernannt hatte. Das heißt, er musste sich mit Leuten wie den Scorpions unterhalten, die kannte er aus Niedersachsen, oder eben Udo Lindenberg, den kannte er aus Niedersachsen. Oder Dieter Gorni. Eben. Oder gar Dieter Bohlen. Und das wurde dann schnell in Anspielung auf Iggy Pop, auf Sigi Pop verkürzt, und er kriegt noch heute erlesen schlechte Laune, wenn man ihn darauf anspricht. Hast du es ausprobiert? Ja. Und er hat sich jetzt, ja, hat er sich zurückgezogen. Er soll Autolobbyist bleiben. Also was er immer war. Ja, war Ministerpräsident von Niedersachsen und was wenige wissen, damit ist man quasi der größte Arbeitgeber von Niedersachsen. Nee, auch der, was ich eigentlich meinte, ist quasi, damit ist man automatisch Großaktionär von VW mit 20% der Aktien, weswegen sowas wie eine Dieselaffäre in einem staatskontrollierten Betrieb natürlich nicht vorkommen kann. Richtig. So. Und der, ich habe gar nicht mitbekommen, was macht der jetzt wieder, was soll der jetzt machen? Also Sigmar Gabriel hat gesagt, er wäre Oberbestimmer bei der Atlantikbrücke. Das ist, glaube ich, sowas, was ich unten rechts im Kiefer habe. Und er müsste auch viele Vorträge halten. Und diese Mehrfachbelastung würde ihn außerstande setzen, sein Bundestagsmandat wahrzunehmen und überhaupt noch irgendwas zu machen. Das ist interessant für einen Mann, der gleichzeitig Umweltminister oder Wirtschaftsminister war, Vizekanzler und SPD-Vorsitzender. Da siehst du mal, welche Jobs wirklich Arbeit erfordern. So, genau, Atlantikbrücke. Und nun ist aber wenige Tage, nachdem er sein Bundestagsmandat niederzulegen angekündigt hat, die Überraschung groß, denn er möchte Präsident werden des Verbandes der deutschen Automobilindustrie. Ist das das, was zwischendurch Matthias Wissmann war? Ja, der war das auch mal. Der war vorher Verkehrsminister. Was qualifiziert Gabriel? Ich glaube, dieser Aktienanteil, den das Land Niedersachsen, also im Grunde während seiner Ministerpräsidentenzeit, eher an VW hat. Das wirft natürlich vor allem eine Frage auf. Wie geht es an die Scheuer mit dieser Nachricht? Weil dieser Mann hat ja jetzt jahrelang darauf hingearbeitet, genau diesen Job zu bekommen. Und jetzt? Was ist mit Peter Ramsauer? Was ist mit Alexander Dobrindt? Was ist mit Walter Schmidt? Das Verkehrsministerium ist seit 4 Ministern ein Raub der CSU. Wenn man jetzt mal daneben legt, Dieselaffäre, Mautaffäre, Ausländermautaffäre, maroder Zustand der Autobahnen, mangelnder Ausbau der Bahnen, 4G an keiner Milchkanne, 5G erst recht nicht, da kommt ganz schön was zusammen. Aber BMW soll es gut gehen. Überraschung. Ja. Nein, gönnen wir Sigi das. Ja, er hat ja sonst nichts. Also bald nicht mal mehr eine Partei. Ich suche irgendwas Gutes an dieser GroKo. Die eine darf ihren Doktortitel behalten. Das ist schon mal, also ich muss sagen, das ist gerade in großen Koalitionen, das ist schon, also das haben die wenigsten geschafft. Also ich biete die Wette an, dass man von dem, was in Zukunft kommt, auf diese letzte Merkel-GroKo zurückschauen wird mit den Worten, die haben ganz schön was hingekriegt. Meinst du, das wird unter Kanzlerin Baerbock anders? Ich glaube, dass wir möglicherweise ein bunds- und thüringisches Wahlergebnis kriegen und dann aber gute Nacht, Johanna. Dass dieses Zerfallen von Volksparteien seine schönen Gründe haben mag, dass das Erstarken von Popkulturparteien, sowas wie die Piraten zum Beispiel, der Demokratie nicht wirklich weiterhilft, dass die Grünen der Scheinriese Turtur sind. Je näher die Realität kommt, desto kleiner wird das Wahlergebnis wieder. Und das ist dann immer so mal ab von den Leuten, die in ihrem ganzen Leben von nichts anderem als Merkel regiert worden sind. Die gibt es ja jetzt auch schon seit 2005. Dass die Leute zurückschauen werden und sagen werden, da hatten die das noch irgendwie im Griff. Also es war ja auch auffallend, wie Merkel durchgeschwiegen hat, als sich Kramp-Karrenbauer und Heiko Maas gemetzelt haben, wie sie jetzt mal einen lustigen Krieg in Syrien anzetteln wollen mit der Bundeswehr. Also mein Ding mit Angela Merkel ist, die ersten Jahre fand ich sie unspektakulär und auch häufig völlig fehl am Platze und sowas. Und dann irgendwie braucht es im Prinzip 10 Jahre, nämlich bis zu dieser Flüchtlingskrise, wo sie gesagt hat, nee, wir machen die Tore nicht zu, wir sind nicht wie die anderen da draußen, sondern bitte Leute, kommt hier hin und wir schaffen das. Woraufhin sich ja ein solcher Hass und sowas entspannen und so viel Merkel muss wegrufe, dass ich tatsächlich gedacht habe bei der letzten Bundestagswahl, ich könnte und würde auch Angela Merkel wählen und die CDU nur um diesen ganzen Merkel muss wegrufenden Arschlöchern zu zeigen, nee, die soll bitte bleiben. Und es gibt viele Gründe, die AfD abzulehnen und blöd zu finden und zu hassen. Ganz, ganz viele Gründe. Aber einer davon ist, dass sie mich dazu gezwungen hat, Angela Merkel gut zu finden. Das ganze Dilemma der SPD kann man so formulieren, dass man sagt, was ist in einer Partei los, der man sowohl eher Bodo Ramelow als auch Angela Merkel als Vorsitzende wünschen würde, als die, die da kandidieren. Ich glaube, der Punkt, den du eben angesprochen hast, dieses, die Deutschen müssen an die Front, jetzt stellt euch nicht so an, Kohl hat uns aus den Kriegen immer rausgekauft, er hat dann einfach 7 Milliarden auf den Tisch gelegt, wir mussten beim Golfkrieg nicht mitmachen. Und der Druck der alliierten Freunde, sprich der Amerikaner, in Syrien mitzumachen, auch der Druck der Franzosen, die Europäer müssen ihre eigenen Angelegenheiten lösen, der war auch 2011, 12, 13 sehr groß. Und die Antwort, die Merkel gegeben hat, ist, okay, wir machen das Lazarett. Und die Antwort, die Kramp-Karrenbauer jetzt gibt, wir sind jetzt ausländerfeindlich, wir nehmen keine mehr auf, wir trauen uns das auch gar nicht wegen der AfD, okay, wir machen beim Krieg mit. So, und diese Note von Merkels defensiver Politik zu sagen, bevor ich die Deutschen wieder in den Krieg schicke, da nehme ich lieber das andere Risiko. Das sind diese, glaube ich, diese Merkel-typischen 8 Züge im Voraus gedacht. Die hat überlegt, was passiert am Ende der Strecke, wenn wir in Syrien nicht den Sanitäter geben? Was passiert dann? Und dann marschieren wir damit. Das ist der Punkt. Und dafür als Kriegsdienstverweigerer muss ich sagen, Hut ab. Das ist auch nochmal, fällt mir jetzt gerade passend dazu ein, einer der größten Momente der deutschen Nachkriegsgeschichte. Joschka Fischer auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Januar 2003 zu Donald Rumsfeld. I'm not convinced. Das wirklich... Die Exit-Strategie. Ja, das... Aber warum fällt mir das ein? Ach so, weil wir sprechen unter anderem über die Türkei, die jetzt auch da so fröhlich mitkämpft und vor allen Dingen deren Fußballer dann auffallend werden. Also, wenn es Bayern-Spieler wären, würde man sagen, die suchen nach der Tabellenspitze. Das ist aber ein Soldatengruß. Das ist der militärische Gruß, der stammt aus ritterlicher Zeit oder es ist eine Metapher, ein Bild für die Geste, mit der der Ritter das Visier seines Helmes hochschiebt, um sein Gesicht anzubieten, dem Vorgesetzten, dem Gast, dem Gegner von mir. Also diesen albernen Kram. Wäre schön, wenn sie alle einen Helm auf hätten. Ich finde ja, die UEFA sollte da stärker durchgreifen. Nun, man könnte einen Kompromissvorschlag machen. Es ist ja ein immer wieder beachtetes Detail bei den Olympischen Spielen 1936, dass beim Einmarsch und der Riefenstahl-Film weist es ja auch aus, die französische Delegation so ins Berliner Olympiastadion gelaufen ist. Und das hat die Nazis sehr gefreut und Hitler hat gejubelt und alle auch. Ja, guck mal, der deutsche Gruß, Hitler Gruß, feine Sache. Aber seit den 1900ern, seit überhaupt dem Wiederbeginn der Moderne, gab es einen olympischen Gruß, den Sportler zu entrichten haben. Und der geht überraschenderweise so. Also wenn man vielleicht den Türken diese Empfehlung geben könnte. Macht sportlich. Olympischer Gruß. Wir müssen auch noch, wir müssen über Donald Trump sprechen, weil der hat es jetzt endlich geschafft, nachdem er sich 3 Jahre lang echt viel Mühe gegeben hat, hat er jetzt ein Amtsenthebungsverfahren an der Backe. Und zwar, weil er in einem Telefonat mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten gesagt hat, ermittelt doch mal gegen den Sohn meines mutmaßlichen Herausforderers Joe Biden. Der hat doch da irgendwie in der Ukraine in so einer Firma gesessen, findet doch mal Schmutz für den, also über den. Also im Prinzip... Das Sonst kann ich euch nämlich nicht besuchen kommen und auch keinen Vertrag mehr durch abschließen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, um eine Erpressung draus zu machen. Genau, das ist der Teil, der dann fehlte im Transkript. Also erstmal, ich finde es ganz beachtlich, was man so machen muss, bis dann doch mal irgendwie die Leute sagen so, ja, das könnte jetzt schon eventuell irgendwie nicht mehr so gut sein. Weil also im Prinzip ist es das Gleiche, was er vor 3 Jahren im Wahlkampf gesagt hat. Da hat er nämlich augenzwinkernd gesagt, ach, wenn da irgendwelche Russen irgendwie die E-Mails von den Demokraten klauen, mach doch mehr, schick die uns rüber. Und jetzt hat er es am Telefon Es wird einfach Trump die Wahl gewinnen. Es ist das, was er braucht für die Bollos, für den Rust Belt, für den Bible Belt, dass seine Selbsterzählung, das Establishment, die Juristen, die Ausländer, alle sind gegen mich und ich halte zu euch. Und dieses Impeachment-Verfahren ist uns allen ein entsetzliches Minnetekel über den Niedergang der amerikanischen Demokratie. Aber in Wirklichkeit ist ihm das Wumpe und er wird sagen, super, ich kann dann immer auf alle zeigen, die mir übel wollen. Und es gewinnt ihm die Wahl. Ich fürchte auch. Donald Trump hat auch noch einen Move gemacht. Also es war jetzt weniger sein Verdienst, aber irgendwie ergab es sich, dass dieser ISIS-Chef von den amerikanischen Truppen zur Strecke gebracht wurde. Und Donald Trump erklärte das, wie damals Barack Obama, der Weltpresse im Weißen Haus. Obama hat 9 Minuten gebraucht, Trump 49. Und das ist sowieso ein sehr interessanter Auftritt, aber wir haben ein paar schöne Szenen rausgesucht, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. And that's why he died like a dog, he died like a coward. He was whimpering, screaming and crying. And frankly, I think it's something that should be brought out. Ja, Donald Trump möchte der Weltöffentlichkeit mitteilen, dass, wie hieß er, Abu, aber hätte ich mir mal aufschreiben können, dass dieser ISIS-Chef wie ein Hund gestorben ist, weinend und schreiend, und dass die Weltöffentlichkeit das wissen sollte. Und die US-Militärs haben gesagt, interessant, woher weiß der Präsident das? Weil von uns weiß es nicht und unsere Erkenntnisse sind auch irgendwie ganz anders. Und außerdem hat er keinen Ton und sowas. Also es war so eine Pressekonferenz, auf der Donald Trump am Anfang so ein Skript hatte und dann halt leider wieder im Freestyle davon abgewichen ist. Und es gab noch einen weiteren Moment. A canine, as they call, I call it a dog, a beautiful dog, a talented dog, was injured and brought back. But we had no soldier injured. And they did a lot of shooting and they did a lot of blasting, even not going through the front door. You know, you think you go through the door. If you're a normal person, you say, knock, knock, may I come in? Gut, was weiß Donald Trump über normale Menschen? Ist das noch so ein Sonnenmittel oder ist es schon Blackfacing, was der da macht? War das nicht so, als Schwarze nicht in Bands spielen durften, in Jazzbands, dass sich dann weiße Musiker schwarz angemalt haben, um so zu tun, als seien sie kredible, authentische Jazzmusiker, und das heißt Blackfacing und das ist ziemlich inkorrekt inzwischen? Ja, aber bei Donald Trump würde es Orangefacing heißen. Er versucht im Prinzip die ganze Zeit auszusehen wie so ein Kürbis. Was hatte er jetzt mit einem schönen Hund? Der schöne Hund, der Beautiful Dog. Also es waren mehrere Hunde an diesem Einsatz beteiligt, was wohl offensichtlich normal ist, weil wenn du in so ein Compound reingehst und da die Wände wegsprengst und nicht an der Tür anklopfst und sowas, hast du halt Hunde dabei, die Witterung aufnehmen und sowas. Und also so diese. Sprichst jetzt ein bisschen so, als würdest du das öfter machen. Ja. Und ich weiß zumindest ungefähr, wie es funktioniert. Ich habe mal so Fernsehserien gesehen, in denen das vorkam und Donald Trump offenbar nicht. Und er ist jetzt total fasziniert, dass ein Hund dabei war und hat schon gesagt, dass er diese Hunde mit Medaillen auszeichnen möchte und hat auch Tweets geteilt, auf denen er sehr schlecht fotomontiert Hunden Medaillen umhängt. Weiß er, dass das bei Hunden das Fell angewachsen ist oder macht er die Nadel da durch? Ich möchte noch 2 wichtige Themen ansprechen, Brexit und die Lage in Chile. Damit habe ich Brexit und die Lage in Chile angesprochen und wir kommen zum morgigen Nationalfeiertag. Jawohl. So. Stimmt gar nicht. Was nicht? Feiertag. Also unser Feiertag ist ja ein anderer Tag, weil wir gesagt haben, das ist zu viel an einem Tag, schwierig. Was ist morgen? Was spricht alles für den 9. November als deutschen Nationalfeiertag? Dass die Mauer gefallen ist. So, was noch? Also feiern war das eine. Scheidemann ruft die Weimarer Republik aus. 19. Nee, Quatsch, 18 war das 18. Ja noch. Mehr Vorschläge für den 9.11. als unseren deutschen Nationalfeiertag. Ja. Ja, möchtest du das feiern? Ich hatte angedroht, noch mehr völlig überflüssiges Geschichtsnerdwissen rauszuhauen. Ich fühle mich provoziert. Dieser Konflikt um den Begriff Reichskristallnacht. Also, es gab einen sehr mutigen Journalisten, der heute schon erwähnten, inzwischen heißt sie Frankfurter Allgemeine Zeitung, aber sie bezieht sich auf die Frankfurter Zeitung, was eine Zeitung im NS-Regime war, die, ja, sagen wir mal, unter Goebbelscher Duldung, weil sie international gelesen wurde, minimal mehr Freiheiten hatte als die ganzen anderen gleichgeschalteten Zeitungen. Dieser Journalist nahm an der Reichspressekonferenz teil. Und er tat etwas, was auch sehr verboten war, nämlich er ging sofort, nachdem Goebbels da rausgegeben hatte, was heute wieder für eine Schweinerei zu drucken sei, was dann alle Zeitungen taten, in ein Kämmerlein und schrieb alles auf, was Goebbels gesagt hat. Und weil er wusste, wie gefährlich und verboten das war, hat er all diese Protokolle der Reichspressekonferenzen im Garten vergraben. Das ist insoweit gut gegangen, als dass man die nach dem Krieg und nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes wieder ausgraben konnte. Und deswegen können Etymologen nachweisen, Goebbels hatte angeordnet, bei der Reichskristallnacht müsse unbedingt klar werden, dass es der Volkszorn sei, der gegen die Juden losginge. Tatsächlich war es eine organisierte Staatsaktion. Und tatsächlich hatten die Nazis vorgegeben, auf gar keinen Fall das Reich mit der Kristallnacht in Zusammenhang zu bringen. Es war der Satiriker und Kabarettist Werner Fink. Die Älteren kennen ihn noch als so mehr, eigentlich so mehr gemütlicher, er spielte die gemütlichen Operrollen dann im Nachkriegsfernsehen. Werner Fink sagte nun, wie mache ich das, wie unterlaufe ich das, dass der NS-Staat behauptet, das sei der Volkszorn gewesen, alle Deutschen würden alle jüdischen Deutschen nicht leiden können und ihnen die Schaufensterscheiben auf dem Kurfürstendamm einschmeißen. Und er erfand, und dafür gibt es Zeugen, das Wort Reichskristallnacht. Diese lange Geschichte muss man erzählen, insofern gebe ich natürlich beiden Zuschauerinnen recht, wenn man heute unreflektiert Reichskristallnacht sagt, weil es eigentlich ein Widerstandsakt war. Und wahrscheinlich macht man es irgendwie besser, wenn man Pogromnacht sagt, auch wenn man damit Werner Fink nicht gerecht wird. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, und wenn Sie bei Wer wird Millionär sind und wenn Sie mich dann anrufen, nehmen Sie sich eine halbe Stunde Zeit, erklären Sie das Herrn Jauch. Es kann sich ein bisschen ziehen, aber es wird interessant. Schön, dass keiner mehr an den Hitler-Ludendorff-Putsch am 9.11.23 denkt. Marsch, Arsch auf die Feldherrenhalle. Man will das M immer weglassen. Das lief auch nicht so erfolgreich. Das sind meine großen, ich wäre dafür gewesen, den 9.11. zum Nationalfeiertag gewesen, weil wir einfach nicht die Fresse aufrufen können im Lichte der Ereignisse, an die wir uns da erinnern. Es hat die schrecklichsten Momente der deutschen, oder einige der schrecklichsten Momente der deutschen Geschichte. Es hat natürlich auch einen sehr schönen Moment der deutschen Geschichte. Ich glaube, im Moment laufen im Fernsehen gar keine anderen Dokus mehr als welche zur Wende in der DDR. Ja, ich habe auch sehr, sehr viele gesehen. Aber weißt du, was ich nicht auch in der Doku gesehen habe, es war jetzt, glaube ich, nicht am 9. November selbst, sondern am Vorabend, also quasi heute, 1939. Weißt du, was da war? 8. November 1939 mit Hitler? Ach. Nee. Stichwort Feldherrenhalle und sowas. Haben die das Elsa-Attentat. Richtig. So, das war am Abend vorher. Genau. Ja, da, wer hat an der Uhr gedreht? Das nehmen wir noch mit rein. Ja, also tatsächlich... Ja, auch wer hat an der Uhr gedreht, weil das war ja mit einer Uhr. Uhr, ja, in einer Säule. In einer Säule, genau. Und das Problem war Nebel und Hitler musste früher weg. Und dadurch stand Hitler nicht mehr da, wo die Säule niederkam. Nebel ist ein anderes Wort für Vorsehung, hat er gesagt. Ja. Wir sollten dann vielleicht noch mit ins Bild nehmen, dass morgen am 9.11. nach dem alten islamischen Kalender die 12. Nacht des 3. Mondmonats ist und Mohammeds Geburtstag. Das wird schwierig, der AfD klarzumachen, dass das jetzt unser Nationalfeiertag ist. Andererseits, die sagen die ganze Zeit, es käme eh so. Wir können abstimmen. Wir sind für den 9.11. Also, ich verstehe die Argumentation, so dass das schwierig ist mit diesem 9. November, weil das halt wirklich ein sehr, sehr zwiespältiger Tag ist und sowas. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist der 3. Oktober. Ja, also die Amerikaner haben den 4. Juli. Die Franzosen jetzt haben den 14. Juli. Ich erkläre auch noch den 3. Oktober und das wird noch länger. Und das sind schöne Tage im Sommer. Da kann man feiern, da kann man draußen grillen. Deutschland hat den totalen Freischuss, sagt, okay, wir nehmen irgendeinen Termin und sowas. Unser bisheriger Tag der deutschen Einheit war der 17. Juni, das ist schön im Sommer, da kann man draußen grillen und sowas. Wir haben den totalen Freischuss. Wir können im ganzen Jahr uns irgendeinen Termin aussuchen, wo man schön mit der Familie das Land feiern kann. Nehmen wir doch den 3. Oktober. Und da kommt jetzt der Klimawandel ins Spiel. In den letzten Jahren konnte man dann schön draußen grillen. So, also Mauerfall haben wir auch. Dann kommen wir jetzt nach meinen Informationen unverzüglich zu diesem Thema hier. Es gibt einen bedauernswerten österreichischen Kollege, der schon deswegen bedauernswert ist, weil er sich von der FPÖ hat anheuern lassen, ein Heldenepos, Stichwort Leni Riefenstahl, über H.C. Strache zu drehen. Und er hat also jetzt die ganze Regierungszeit gedreht, hat schon 30 Drehtage gemacht. Ich sag mal so, Pi mal Daumen, 300.000 Euro sind weg. Und jetzt kann er, jetzt hat die FPÖ verboten, den Film weiterzudrehen und fertigzustellen. Darf man denn gar nichts mehr sagen in diesem Land? Man darf nichts mal mehr filmen in diesem Land. Aber H.C. Strache hat seine politische Karriere vorerst, also sagen wir so, H.C. Strache hat erst eine Internet-Domain Team Strache sich gesichert und dann seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Und zwar stilecht vor einer Sammlung von Weinflaschen und Korken. Und es gilt, das Vertrauen wiederherzustellen. Und mit diesem schwierigen Schritt versuche ich meiner freiheitlichen Familie dabei zu helfen und schütze vor allen Dingen auch meine Frau und Familie. Denn was meine Frau und Familie in den letzten Wochen ertragen musste, das kann kein Ehemann, kein Vater zulassen. Es wurden da die schlimmsten Gerüchte und Behauptungen über meine Frau und Familie in die Welt gesetzt und das kann man natürlich nicht hinnehmen. Richtig, denn wenn jemand Behauptungen, Verleumdungen in die Welt setzt, dann die FPÖ. Und das kommt in dieser Perspektive nicht so schön raus, aber hinter ihm lag auch noch schön drapiert ein Martini-Sofakissen. Und seitdem suche ich bei eBay die ganze Zeit nach Martini-Sofakissen, falls ich mal meine politische Karriere beenden möchte. Also ich habe durch Zufall gesehen, ich habe reingeschaltet und dachte, ich werde meinen Enkeln noch davon erzählen, vor allem von diesem Glas mit den Korken im Hintergrund, von dem ich mir sicher bin, dass Strache sie am Abend dort vorher... In so einem Mafia-Film legt man ja denjenigen, den man bedrohen will, so zum Beispiel so einen abgeschnittenen Pferdekopf ins Bett. Ne? Mhm. Das kann man jetzt einfach, schickst den Leuten Martini-Kissen. Boah, sehr gut. Apropos Mafia-Methoden. Danke noch einmal. Wünsche Ihnen einen wundervollen Tag und man wird sich irgendwo privat vielleicht wiedersehen. Ich würde sagen, in Sachen Mafia-Drohung ist das auf alle Fälle plausibler als Höckes Gerede von der interessanten politischen Persönlichkeit. Ich meine, wenn du dir das jetzt anguckst, der Mann ist halt Rassist und all sowas, aber dieser Wiener Schmäh und sowas, das fehlt doch irgendwie, man könnte sagen, zum Glück diesen ganzen deutschen Nazis immer noch so Charisma, oder? Das ist tatsächlich, wenn du dir die Ahnengalerie der bedeutenden deutschen Neonazi- und Rechtsextremisten, Vorsitzenden, Parteiführer anguckst, haben wir da ein unverschämtes Glück gehabt. Also angefangen mit dem Sexidol Franz Schönhuber und Holger Apfel von der NPD. Und es zieht sich so durch. Ich hoffe, die kommen nicht auch alle aus Dortmund-Scharnhorst. Oh. Holger Apfel kommt aus Hildesheim und Franz Schönhuber kommt aus in der Nähe von München. War lange in der CSU auch. Ja. Und beim Bayerischen Rundfunk. Ja, also Florian Silbereisen des Rechtsextremismus fehlt und möge auch noch sehr lange fehlen. Ja. Also dieser Bastard aus Schlagersänger und Brei im Kopf. Und es gibt ja aber auch die Theorie, dass die Deutschen, seitdem sie einmal mit einer politischen Liebesaffäre die größte Katastrophe des Jahrtausends zustande bekommen haben. Also diese Hitler sagt dann im vertraulichen Gespräch, übrigens wieder, steht in den Memoiren von Leni Riefenstahl, ich bin mit Deutschland verheiratet, also in meinem Leben ist kein Platz für eine Frau. Ich weiß nicht, wie aufdringlich Frau Riefenstahl gefragt hatte, aber das war seine Antwort, hat sie protokolliert, dass die Deutschen seitdem im Gegensatz zu allen Nachbarn oder vergleichbaren Ländern, gibt es mit Deutschland vergleichbare Länder? Nein. Immer den unerotischsten Kandidaten wählen, dass sie das fliehen. Also angefangen von Adenauer, der vom Alter einfach, da vergeudet man kein Viagra mehr. Dann kam Ludwig Erhard, der rauchte. Ja, Kiesinger, der war, weiß ich nicht. Kiesinger war wenigstens in der Partei gewesen. Genau. Und dann kam die große Ausnahme mit Willy Brandt, der tatsächlich eine erotisierte Figur war, für viele ein Popstar war, ging auch nur 3 Jahre gut. Und dann kam aber wieder Schmidt, der auch dieses Schlagersängerpotenzial eher nicht hatte. Also eher für Leute, die ich möchte mir da persönlich kein Urteil erlauben. Und dann kam Helmut Schmidt mit seinem Lebensmotto, das bisschen Sex kann man auch essen. Und so, dann kam wiederum diese Frau Merkel, die ja nun auch es versteht, mich mit erotischen Fantasien nicht zu überfrachten, um es höflich zu formulieren. Aber da hat jeder einen anderen Geschmack. Hast du Gerhard Schröder absichtlich übersehen? Ja, der war in dem Sinne gar nicht Bundeskanzler. Die 7 Jahre, also komm, nee, verglichen mit vorher, nachher war der wirklich ein Fliegenschiss. Also es ist ein Punkt, wir haben sowas, so schrecklich so ein Strache ist, sowas haben wir nicht und da haben wir sogar noch Glück mit. Und zur Not, falls es mit Höcke jetzt irgendwie dann doch noch erfolgreicher wird und der irgendwie Ministerpräsident werden sollte oder irgendwie sowas passiert, fängt VW, glaube ich, einfach an, produziert nochmal einen Phaeton für den Notfall. Der dann was tut? VW Phaeton? Die einzige, also mal davon ab, dass es ein sehr, sehr teurer VW war, den niemand gekauft hat, ist die einzige interessante Information, die es über den VW Phaeton zu wissen gilt. Dass Jörg Haider das Ding ziemlich besoffen mit doppelter Geschwindigkeit gegen eine Mauer gelegt hat. Womit du im Prinzip ein bisschen lügen strafst, die Behauptung, dass er so unglaublich teuer war, denn der Phaeton wurde ja in der gläsernen Fabrik von VW in Dresden gebaut und verkaufte sich überhaupt nicht. Und es gab dann zumindest in der politischen und Medienszene eine Zeit, wo jeder, der irgendwie vielleicht mal an der Kamera vorbeifährt, von VW einen Phaeton angeboten bekam. Es gab zum Beispiel eine Sendung, das Philosophische Quartett, was in dieser gläsernen Fabrik in Dresden produziert wurde. Und über die Sendung und die Redaktion und die Firma, die die Sendung hergestellt hat, gab es die schöne Redewendung, jede Kabelhilfe fährt einen Phaeton. Die hatten wirklich alle einen. Und so dürfte auch Jörg Haider dran gekommen sein. Es ist nicht auszuschließen. Wir sind auch nicht hier, um auszuschließen. Nein, es ist ein versöhnlicher Abend. Wir wollen noch irgendwie... Wollen wir das? Nee. Nee. Wobei, ich finde es schon toll, dass sich Jane Fonda jeden Freitag bei Protesten gegen die Klimapolitik der USA in Washington festnehmen lässt mit fast 82 Jahren. Ich finde... Wenn du so diese ganze Fridays for Future-Bewegung, Klimaprotest und sowas aufspannst zwischen Greta Thunberg und Jane Fonda, das ist gut, das macht Hoffnung, dann brauchen wir auch keine Männer mehr. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Ist das ein Kabelbinder? Ja. Das hat man auch schon so Hundeleinen-Dimensionen, ne? Beautiful Dog. Haben Sie gemerkt? Ball auflegen. Kollege kommt, haut das Ding rein. Ja. So einfach ist es. Damit kämen wir jetzt zum Ende dieses Podcasts. Wir danken euch zu Hause fürs Zuhören. Ja, das war wirklich lieb von euch. Ja. Kritik irgendwohin. Wir danken aber vor allem unserem Publikum hier in Dortmund im Flatspitzel. Boah, in Dortmund, danke euch. Ja. Herzlichen Dank. Am Ende war es ein bisschen unheimlich. Aber vielen Dank, das ist sehr nett. Wenn auch nur die Hälfte davon von Herzen kam, sind wir sehr gerührt und dankbar. Vielen Dank. Es war uns eine große Freude. Es war ein schöner Abend. Absolut. Für uns. Ich weiß nicht, wie es für Sie war. Klasse, dass Sie da waren. Klasse, dass Sie in vielen Punkten besser Bescheid wussten als wir. Ja, also ich glaube, Sie müssen jetzt nicht nochmal das Interview wiederholen. Das geht sich schon aus. Wir sind das nächste Mal hier. Am 20.12. mit dem großen Podcast-Gala-Jahresrückblick. Also da ist dann was gebacken. Also wir wollen nicht zu viel verraten, die Leute wissen es ja auch schon. Zum Beispiel Plätzchen. Am 24. Januar sind wir auch wieder hier und das ist für die Hörerinnen und Hörer zu Hause interessant. Am 17. Februar werden wir ein weiteres Mal die schöne Stadt Berlin beehren. Und, man nennt es auch das Gelsenkirchen des Ostens. Richtig. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Und vielen Dank. Lucky und Speed. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.